Es bleiben Täler, Kurvenmulden, ein Abdruck ihrer Formen. Im Gamma-Strahlen Hintergrund. Dazwischen in der Schwärze verbreiten Boten Stoffe, Künder ihres Höhepunkts vom Ganzen. Nur ein Echo der Explosion im Festspielhaus. Die Explosion im Festspielhaus. Ausgebaut. Multi-music machine. 5 seconds, I needed that.